Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Unser heutiger Studiogast treibt sich quasi ständig im Internet herum. Allerdings hat es bei ihm schon allein berufliche Gründe. Der Mann ist nämlich Medienforscher. Es ist Dr. Jan-Hendrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Und das Gespräch mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Dr. Schmidt, der Beitrag hat ja gerade gezeigt, wie sich das Internet von einem recht überschaubaren Forum für Spezialisten zum Mitmachnetz für die breite Masse entwickelt hat. Aber ist denn auch wirklich diese breite Masse aktiv im Internet oder sind es immer dieselben, die sich da beteiligen? Das sind nicht immer dieselben, die sich beteiligen, aber wir können, wenn man so will, verschiedene Grade der Aktivität unterscheiden. Das Mitmachnetz bezieht sich ja vor allem darauf, dass Plattformen wie Facebook oder Twitter oder auch YouTube es uns leichter gemacht haben, Informationen aller Art im Netz zu teilen. Also die Urlaubsfotos, unsere Meinung zu einem politischen Thema oder auch irgendwie unser Lieblingsvideo. Das alles können wir relativ leicht inzwischen zugänglich machen und so mitmachen an dieser unglaublichen Informations- und Inhaltsfülle, die das Web inzwischen zu bieten hat. Wenn man mitmachen etwas enger fasst, so im Sinne von sich an gesellschaftlichen Anliegen beteiligen, partizipieren im politischen Sinne, dann ist es in der Tat aber eine kleinere Gruppe, weil das Internet und auch diese neuen Mitmachtechnologien, wenn ich es immer so nennen darf, ja nicht automatisch aus jemandem, der politisch desinteressiert oder sogar zynisch, apathisch, politikfern ist, jetzt nun automatisch einen demokratisch engagierten Menschen macht, sondern Menschen bringen ja ihre Vorlieben, auch ihre politischen Haltungen und Interessen auch mit in die Online-Kommunikation. Für die, die sich engagieren wollen, stehen nun mehr Möglichkeiten, mehr Räume zur Verfügung. Aber für die, die vielleicht schon sich so ein bisschen innerlich entfernt haben von demokratischer Teilhabe, da wird das Internet eben auch jetzt nicht auf einmal dafür sorgen, dass die nun sich einbringen und überall ihre Meinung sagen. Woran liegt es denn eigentlich, dass es im Internet nur einige wenige und zwar große Online-Plattformen gibt, die wirklich erfolgreich sind? Also Facebook, Twitter und YouTube, immer die üblichen Verdächtigen. Das hat viel mit den sogenannten Netzwerkeffekten zu tun. Damit ist jetzt nun nicht das technische Netzwerk gemeint, dass das Internet ja auch ist, sondern das sind Effekte, die was mit der Kommunikationsstruktur zwischen Menschen zu tun haben. Also ganz einfach gesagt, eine Plattform, in der ich kommunizieren kann, ist für mich umso nützlicher und hilfreicher, je mehr von meinen Kontakten ich dort erreiche. Das heißt, ich würde, wenn ich mich irgendwo mich entscheiden muss, mich auf einer Plattform neu anzumelden, gehe ich dahin, wo meine Freunde sind. Vielleicht empfiehlt mir auch jemand, komm doch mal auf Plattform XY, weil da triffst du jetzt all die, die du früher aus der Schule kennst zum Beispiel. Das heißt, es macht für Menschen wenig Sinn, sich nun auf allen möglichen Plattformen herumzutreiben, sondern auch so aus Zeitgründen nutzen viele für so verschiedene Bereiche immer eine ihre bevorzugte Plattform. Und das ist dann die also eine kritische Masse an Nutzern aufbauen kann und es dadurch Mitbewerbern schwer macht, da ihren Platz zu finden. Im deutschsprachigen Raum konnten wir das vor einigen Jahren beobachten, wie diese Effekte funktionieren, als wir zuerst diesen Aufstieg der VZ-Netzwerke hatten. Schüler-VZ oder Studi-VZ, das sind ja fast schon so mediengeschichtliche Begriffe. Das waren aber Plattformen, die genau über diese Netzwerkeffekte gewachsen sind und die dann aber ihren Platz verloren haben, als Facebook mit einer gewissen Wucht kam und dann auf einmal erst für Jugendliche und junge Erwachsene und später auch für andere Menschen auf einmal als die Plattform galt, auf der man zu sein hat, weil dort alle sind. Da haben diese Netzwerkeffekte dann tatsächlich dafür gesorgt, dass hier Facebook eben seine inzwischen dominante Stellung in Deutschland ausbauen konnte. Aber wenn man davon ausgeht, es geht jetzt jemand zum Beispiel auf Facebook, weil da alle Freunde sind, bleibt man dann in diesem Freundeskreis oder eröffnen solche soziale Online-Portale auch ungeahnte Möglichkeiten, mal neue Menschen kennenzulernen aus ganz anderen Gruppen, die vielleicht auch völlig andere Sichtweisen haben? Also erweitern sie den Blick? Ja, das kann man so in dieser Allgemeinheit schwer sagen. Es gibt Elemente von Facebook, die in beide Richtungen wirken. Wenn man nun tatsächlich an die Freundesnetzwerke, an die Kontakte, die jemand auf Facebook pflegt, denkt, dann sind das in der Regel, das weiß man aus Studien, Personen, die dieser Mensch auch sozusagen aus dem echten Leben kennt. Alte Schulfreunde, Personen, mit denen man vielleicht mal gearbeitet hat oder mit denen man im Sportverein ist. Es gibt auf Facebook aber ja auch Bereiche, wo man sich zu bestimmten Themen austauscht. Das können auch die Seiten von journalistischen Anbietern sein, wo Menschen vielleicht dann in den Kommentaren zu einem Artikel sich über das Thema dann austauschen. Da kann man tatsächlich dann auch mit anderen Personen, die man eigentlich nicht kennt, konfrontiert sein, kann mit denen diskutieren, sich vielleicht auch streiten. Und unter Umständen ist auch denkbar, dass dadurch natürlich dann auch tatsächlich engere Kontakte entstehen. In der Regel gilt aber, dass Facebook für die meisten Menschen vor allem wichtig ist, um bereits bestehende Kontakte zu pflegen. Sie haben jetzt gesagt Freundeskreis und Gruppen, wenn wir schon dabei sind, dass man sich eigentlich mit den gleichen gerne um sich herum wieder gesellt, auch online. Es war ja in den vergangenen Jahren öfter von der Filterblase die Rede, die ja auch noch die immer gleichen Inhalte offenbar einem zuspielt. Genau, entweder die gleichen Inhalte oder zumindest ähnliche Tendenzen und Meinungen. Dahinter stecken zwei miteinander verwobene Entwicklungen oder Ursachen. Das eine ist die soziale Tendenz, dass Menschen sich grundsätzlich und verallgemeinert eben gerne mit Gleichgesinnten umgeben. Das heißt, auch im Freundeskreis hat man tendenziell eher mit Leuten zu tun, die einem ähnlich sind. Das nennt man in der Soziologie dann auch die Tendenz zur Homophilie oder eben sprichwörtlich gleich und gleich gesellt sich gern. Und dann kommen noch technische Faktoren hinzu, die bestimmen, was mir auf Facebook überhaupt angezeigt wird. Ich sehe ja nicht alles, was auf Facebook passiert. Ich sehe nur die Dinge, die in meinem eigenen Netzwerk passieren. Und auch da trifft Facebook nochmal eine Auswahl. Die basiert auf Algorithmen, also ist sozusagen computergesteuert. Und da fließen Faktoren ein, zum Beispiel mit welchen Personen interagiere ich viel. Also gibt es Personen, deren Inhalte ich besonders oft like oder bei denen ich oft kommentiere. Und da nimmt Facebook oder der Algorithmus von Facebook dann an, dass der Jan mit dieser anderen Person eben viel zu tun hat und dadurch steigt die Chance, dass mir Informationen von dieser Person auch in Zukunft angezeigt werden. Das kann jetzt zu so selbstverstärkenden Kreisläufen führen, dass mir also, wenn ich bestimmte Dinge oft like oder kommentiere, wird mir mehr davon angezeigt und irgendwann gerate ich eben dann in diese bildlich gesprochen Filterblase, dass ich vielleicht ohne es zu merken oder überhaupt wahrzunehmen, dass ich nur noch von Informationen umgeben bin, die ich in der Vergangenheit schon mal gut gefunden habe oder gemocht habe. Nun ist Facebook ja ein US-amerikanisches Unternehmen und diese Woche hat der Europäische Gerichtshof ja ein spektakuläres Urteil gefällt, nämlich, jetzt vielleicht mal kurz zusammengefasst, im Kern dieses, dass der Datentransfer, der von Europa in die USA fließt, nicht ohne weiteres so akzeptiert werden kann bzw. überprüft werden muss von den Datenschützern. Was hat das denn Ihrer Meinung nach für einen Einfluss auf das Alltagsleben von den Usern? Wird sich da jetzt Entscheidendes ändern? Ich glaube erstmal nicht direkt. Dieses Urteil reagiert ja unter anderem auf die Enthüllungen von Edward Snowden, die auch schon länger bekannt sind. Und auch da haben wir schon gesehen, dass zwar manche Menschen ihr Kommunikationsverhalten geändert haben, weil sie nun eben wissen, dass sie auch auf Facebook überwacht werden können oder dass ihre Kommunikation angezapft werden kann. Aber viele hat das aus welchen Gründen auch immer nicht geschert oder sie haben sich zumindest nicht darum gekümmert. Die Konsequenzen dieses Urteils sind aus meiner Sicht eben jetzt erstmal für die Betreiber solcher Plattformen gravierend, denn die müssen nun neue Wege finden, wie sie ihr Datenmanagement betreiben, wo sie Datenzentren aufbauen oder generell, wie sie vielleicht zu neuen Vereinbarungen kommen, um Nutzerdaten, die hier in Deutschland von deutschen Nutzern oder in Europa generell eben eingegeben werden, auch in den USA verarbeiten können. Das heißt, es ist im Moment eigentlich eine Entscheidung, die eher die Betreiber solcher Plattformen unter Zugzwang setzt als uns Nutzerinnen und Nutzer. Nun werden ja die User von verschiedenen Portalen, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Twitter-User nimmt, nach ihren Posts häufig von Shitstorms überschüttet und entschuldigen sich dann wortreich, sie hätten es so doch gar nicht gemeint. Leistet denn das Netz diesen Missverständnissen Vorschub? Also kommt es leichter zu Missverständnissen als in der direkten Kommunikation? Ja, das Netz hat durch seine kommunikationstechnischen Merkmale, birgt es auf jeden Fall eine ganze Menge von Potenzial für eine besondere Art von Missverständnissen, nämlich uns fehlen ja die Art von Signalen, die in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, also in der Face-to-Face-Kommunikation, nonverbal übertragen wird. Das fällt ja bei der Kommunikation sozusagen per Tastatur erstmal weg. Also Stirnrunzeln oder so, wenn jemand die Augenbraue hochzieht oder genau. Die Tonlage. Tonlage, auch ein Lächeln, vielleicht auch ein Zögern oder irgendwie vielleicht auch Signale, die mir anzeigen, na, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, vielleicht eher ironisch. Es gibt den geflügelten Spruch, fast schon Merkspruch, Ironie funktioniert auf Twitter nicht. Das ist unglaublich schwer, im geschriebenen Text für alle im Publikum sozusagen klarzumachen, dass etwas ironisch gemeint ist. Nun sind das Probleme, die nicht erst mit Twitter oder Facebook aufgekommen sind, sondern die begleiten im Prinzip schon die computervermittelte Kommunikation seit ihren Anfängen. Also man kann da bis in die Anfänge der E-Mail zurückgreifen, also 70er, 80er Jahre. Und in diesen Zeiten haben sich auch schon Praktiken entwickelt, die wir heute noch kennen. Die Smileys zum Beispiel. Dieses Zeichen, so ein Lächeln oder auch ein Stirnrunzeln, wo es so verschiedene Abkürzungen für gibt, die einfach nonverbale Kommunikation symbolhaft ausdrücken. Oder auch die Akronyme wie LOL oder ROFL, also LOL im Englischen Laughing Out Loud oder ROFL Rolling on the Floor Laughing. Also das sind Abkürzungen, die dafür stehen, dass man etwas besonders lustig oder vielleicht auch lachhaft findet. Im Deutschen aus der SMS-Sprache kennen wir auch HDL für hab dich lieb oder HDG, DDDDDL, hab dich ganz doll lieb. Das sind alles sprachliche, also schriftsprachliche Mittel, um mit den, wenn man so will, Defiziten der computervermittelten Kommunikation umzugehen, die eben keine nonverbalen Signale kennt. Aber reicht das aus? Nicht immer. Also auch mit diesen Hilfsmitteln kommt es zu Missverständnissen. Es kann dann noch dazu kommen, dass auf Twitter zum Beispiel die Kommunikation ja auch technisch auf 140 Zeichen begrenzt ist und sich auch dadurch manche Nuancen oder Feinheiten nicht ausdrücken können. Das Interessante ist natürlich, dass es unterschiedliche Wege gibt, mit sowas umzugehen. Sie hatten den Shitstorm erwähnt. Das ist also die Welle an Kritik, auch an Häme, die einer Person entgegenschlagen kann. Es besteht aber natürlich genauso die Möglichkeit, dass Menschen versuchen, konstruktiv miteinander zu diskutieren, also nachzufragen, vielleicht zu versuchen, etwas gemeinsam zu klären. Also das Internet ist in der Hinsicht eben auch nicht auf die eine oder andere Art von Kommunikation und von Konfliktbewältigung ausgelegt, sondern bietet, so wie man sich auch im echten Leben streiten oder sozusagen konstruktiv unterhalten kann, bietet das Netz auch da verschiedene Möglichkeiten. Ganz herzlichen Dank an meinen Gesprächspartner Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Soziologe am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg.